Alles live. Noob und Nerd. Die WG mit Manuel. Manuel. Dennis. Ruffelkopter. Und Sie. Dennis. Wohnzimmer. Ich freue mich schon so auf FIFA 17. Und rate mal, wer es jetzt schon hat. Hier, rein damit. Das Geile an Konsolen ist, man kann sofort loszocken. Installation beginnt. Es startet 1 von 54. Fuck! Was ist denn das Besondere an FIFA 17? Das ist total geil. Und man kann ganz viele Heiltränke machen. Wie bei Witcher 3? Ich rede von Witcher 3. Ich dachte, wir zocken FIFA 17. Nee, sobald man das hat, ist das ja langweilig. Ich freue mich schon so auf FIFA 18. Oh, FIFA ist installiert. Mal anzocken. Wow, das Publikum sieht jetzt viel realistischer aus. Guck mal, wenn man mit Dynamo Dresden spielt, sind alle Fans besoffen und prügeln sich. Cool, und es liegt ein neuer Controller bei. Ja, der hat zwei extra Knöpfe. Einen für sich am Sack kratzen und einen für auf den Platz rotzen. Besser geht's nicht. Hola, Jungs. Hi, Sie. Ach, das Spiel kenn ich. Das heißt Nadine. Hä? Ich habe auf dem Handy von meinem Ex mal eine SMS gefunden, das dann drin, ich stehe voll auf Nadine. Und dann hat er mir erklärt, so heißt ein Fußball-Computerspiel. Ach, der war so süß. Haha, komm, dann spielen wir jetzt ein Freundschaftsspiel auf Nadine 17. Alter! Noob und Nerd. Alle Folgen im Netz. 1live.de